Offenbarung Kapitel 18. Und danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel. Der hatte eine große Macht, und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit, und schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große, und eine Behausung der Teufel wurden, und ein Behältnis aller unreinen Geister, und ein Behältnis aller unreinen und feindseligen Vögel. Denn von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben, und ihre Kaufleute sind reich worden von ihrer großen Wollust. Und ich hörete eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihre Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihrer Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel, und Gott denket an ihren Frevel. Bezahlet sie, wie sie euch bezahlet hat, und macht ihr zwiefältig nach ihren Werken. Und mit welchem Kelch sie euch eingeschenkt hat, schenket ihr zwiefältig ein. Wie viel sie sich herrlich gemacht und ihren Mutwillen gehabt hat, so viel schenket ihr Qual und Leid ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze und bin eine Königin und werde keine Witwe sein, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen auf einen Tag kommen: der Tod, Leid und Hunger. Mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richten wird. Und es werden sie beweinen und sich über sie beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und Mutwillen getrieben haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brande, und werden von Ferne stehen vor Furcht ihrer Qual und sprechen: Wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, auf eine Stunde ist dein Gericht kommen. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen bei sich selbst, dass ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Die Ware des Goldes und Silbers und Edelgesteins und die Perlen und Seide und Purpur und Scharlach und allerlei Tinenholz und allerlei Gefäß von Elfenbein und allerlei Gefäß von köstlichem Holz und von Erz und von Eisen und von Marmor und Zimt und Thymian und Salben und Weihrauch und Wein und Öl und Semmeln und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leichname und Seelen der Menschen. Und das Obst, daran deine Seele Lust hatte, ist von dir gewichen, und alles, was völlig und herrlich war, ist von dir gewichen, und du wirst solches nicht mehr finden. Die Kaufleute solcher Ware, die von ihr sind reich worden, werden von Ferne stehen vor Furcht ihrer Qual, weinen und klagen, und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit Seide und Purpur und Scharlach und übergüldet war mit Golde und Edelgestein und Perlen. Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum, und alle Schiffsherren und der Haufe, die auf den Schiffen hantieren, und die Schiffsleute, die auf dem Meer hantieren, stunden von Ferne, und schrien, da sie den Rauch von ihrem Brande sahen, und sprachen: Wer ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weineten und klagten und sprachen: Wehe, wehe, die große Stadt, in welcher reich wurden sind alle, die da Schiffe im Meer hatten, von ihrer Ware. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Freue dich über sie, Himmel und ihre heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr gerichtet. Und ein starker Engel hub einen großen Stein auf als einen Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach: Also wird mit einem Sturm verworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr erfunden werden. Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Pfeifer und Posauner soll nicht mehr in dir gehöret werden, und kein Handwerksmann einiges Handwerks soll mehr in dir erfunden werden. Und die Stimme der Mühle soll nicht mehr in dir gehöret werden. Und das Licht der Leuchte soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehöret werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, denn durch deine Zauberei sind verirret worden alle Heiden. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr erfunden worden, und aller derer, die auf Erden erwürget sind.